بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بطهره ومفرق الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit den Fajr unterrichten von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 91. Unterricht. Und beim 22. Hadith. An Abi Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhumah, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة أو أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم يعني von أبو عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه radiallahu anhuma, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, oder den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte und sagte, siehst du, wenn ich die Pflichtgebete verrichte, Ramadan faste, Halal zu Halal erkläre und Haram zu Haram erkläre und nichts mehr als das tue, komme ich in Jannah oder trete ich in Jannah ein? Er sagte, ja, überliefert bei Muslim. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt weiter, in As-Sahihain, yani in Bukhari und Muslim, von Talha ibn Ubaidillah al-Ansari, radiallahu anhu, wurde überliefert, dass ein Arabi, yani ein Wüsten-Araber, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ohne Kopfbedeckung kam und sagte, Ja, Rasulullah, sage mir oder berichte mir, was Allah über mich verpflichtet hat von das Gebet. Er sagte, die fünf Gebete, außer du machst etwas Empfohlenes, ja nicht Freiwilliges. Er sagte, berichte mir von dem, was Allah über mich verpflichtet hat, von dem Fasten. Er sagte, das Monat Ramadan, außer dass du freiwillig etwas tust. Er sagte, berichte mir von dem, was Allah mir verpflichtet hat, von Az-Zakah. So erzählte ihm oder berichtete ihm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über die Schara'i' des Islams. So sagte er, yani dieser Mann, bei dem, der dich mit der Wahrheit geehrt hat, ich werde nichts Freiwilliges tun. Ich werde nichts Freiwilliges tun und nichts weniger als das, was Allah über mich verpflichtet hat, tun. Yani nichts mehr und nichts weniger. Nur die Pflichten, ohne nichts Empfohlenes. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aflaha in Sadaq. Au, Dakhal al-Jannata in Sadaq. Das heißt, er ist erfolgreich, wenn er wahrhaftig ist, oder er kommt in Jannah ein, wenn er wahrhaftig ist. Und dieser Wortlaut ist bei Al-Bukhari. Und in Sahih Muslim von Anas radiallahu anhu ist, dass ein Arabi, also ein Wüsten-Araber, den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, so erzählt er den gleichen Hadith, aber bei ihm ist noch mehr über den Hajj, dass er über den Hajj gefragt hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hajju al-Bayti man istata'a ilayhi sabila. Yani der Hajj zum Bayt, yani zu Kaaba, wer das einen Weg dazu findet. So sagte er, bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandte, ich werde nichts mehr und nichts weniger als das tun. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wahrhaftig sind, dann wahrlich wird er in Jannah eintreten. Und das, was der Wüsten-Araber meinte, ist, dass er nichts mehr als die Pflichtgebeten und die verpflichtete Zakat und Ramadan und Al-Hajj mehr tun wird. von den Sunnan, von den Tatawa. Okay? Und nicht, dass er nichts von dem tun wird. Yani, er meint, er wird nichts mehr als die Pflichten tun. Und er meint nicht, dass er nicht keine anderen Pflichten tut, sondern er meint, er wird nur die Pflichten tun, auch die Pflichten, die nicht genannt wurden, aber nichts Empfohlenes. Und dieser Hadith, sagt Ibn Rajab, rahimallah, in dieser Hadith wurde die Meidung der Verbote nicht genannt, ja, weil der Fragende nur nach den Taten gefragt hat, mit der in Jannah oder dessen, derjenige, der das tut, in Jannah eintritt, mit dem man in Jannah eintritt. Und der Tirmidhi überlieferte von Hadith Abi Umama radiallahu anhu, er sagte, ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine Khutba, in seinen Abschied Khutba gesagt hat, er hörte ihm sagen, Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa sallu khamsakum, wa sumu shahrakum, wa addu zakata amwalikum, wa ati'u idha umirtum, tadkhulu jannata rabbikum. Okay? O ihr Menschen, fürchtet Allah und betet eure 5 Gebete und fastet euer Monat und entrichtet die Zakat eure Gelder und gehorcht, wenn ihr befohlen wird, dann werdet ihr die Jannah eures Herrn oder in Jannah eures Herrn eintreten. Das überlieferte At-Tirmidhi und er sagte, Hadithun Hasanun Sahih. Und dieser Hadith überlieferte auch an Imam Ahmad und bei ihm ist, dient oder gebührt die Ibadah zu eurem Herrn, statt fürchtet euren Herrn. Okay. Und andere überlieferten das mit einer anderen Überlieferungssitte und auch mit einem anderen Wortlaut. Wie zum Beispiel, gebt euer Fünftel und fastet euer Monat und macht den Hajj zu eurem Haus, ja, zu Kaaba, und entrichtet die Zakat eurer Gelder mit einer reinen Seele, mit einem reinen Herzen, dann tretet ihr in den Jannah eures Herrn. Und der Imam Ahmad überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Ibn Muntafiq, dass er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er in Arafat war. So sagte ich, zwei Sachen frage ich dich danach. Was rettet vom Feuer und was rettet mich vom Feuer und was lässt mich in Jannah eintreten? Er sagte, du hast, yani, wenn du die Sache kurz gehalten hättest, deine Frage. So, deine Frage ist eine sehr gewaltige und lange Sache. So, merke von mir, was ich dir sage. Diene Allah Azza wa Jalla oder gebühre der Ibadah zu Allah und tu ihm nichts zur Seite stellen, kein Schirk. Und verrichte die Pflichtgebeten und entrichte die verpflichtende Zakat und faste Ramadan. Und was du willst oder was du liebst, dass die Menschen mit dir machen, so mache es mit ihnen. Und was du hast, dass das zu dir gebracht wird oder dass man dir das antut, so und yani, meide die Menschen damit. Und in einer anderen Überlieferung von ihm also bei Imam Ahmad, er sagte, fürchte Allah und tu ihm nichts zur Seite stellen, kein Schirk, und verrichte das Gebet oder du entrichtest das Gebet oder du fürchtest Allah und tust ihm nichts zur Seite stellen, du entrichtest, verrichtest das Gebet und entrichtest die Zakat und tust Hajj zum Bayt, yani zum Haus, yani zur Kaaba und fastet Ramadan. Und er sagte nichts mehr als das. Yani er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem, was ihm vom Feuer errettet und was ihm in Jannah eintreten lässt. Und im Endeffekt, was wir davon brauchen, ist was? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm die Säulen des Islams ernannt. Angefangen von Shahada bis zu Hajj. Und nichts mehr von den empfohlenen Sachen. Und es wurde gesagt, dass dieser Sahabi Waqid ibn al-Muntafiq ist und sein Name war Luqayt. So, diese Taten sind Gründe oder Ursachen, die erfordern das Eintritt im Jannah. Es kann aber auch sein, dass die Begehung der Verbote Hindernisse davon ist. Ja? Das heißt, wir haben Gründe und Ursachen für den Eintritt in Jannah und wir haben Hindernisse. So sind die Pflichten die Gründe dafür und die Hindernisse sind die Verbote. Und darauf weist, was Imam Ahmed von Hadith von Amr ibn Murrat al-Jahni, dass er sagte, ein Mann kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so sagte, ja Rasulullah, ich bezeugte, dass La ilaha illallah und dass du Rasulullah bist. Und ich habe die 5 Gebete und ich habe die 5 Gebete gebetet. Und die Zakat meines Geldes, entrichtet. Und Schahr Ramadan gefastet. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wer auf dies stirbt, ist mit den Propheten, die Wahrhaftigen und die Shuhada Yawm al-Qiyamah so. Und er hat seine 2 Finger nebeneinander gestellt. Solange er nicht seine Eltern schlecht behandelt hat. Und es kam auch in der Sunna, dass der Eintritt im Jannah mit das Tun von manchen dieser Taten, wie das Gebet und so weiter, aufgebaut wurde oder verbunden ist. So ist in den bekannten Hadith, wer die Gebete in ihrer Zeit betet, dann ist er oder dann ist für ihn bei Allah ein Versprechen, dass er ihn in Jannah eintreten lässt. Und im Hadith al-Sahih, wer die 2 kalte Gebete betet, kommt in Jannah ein. Das ist was? Al-Fajr und Al-Isha. Okay? Wenn man da am meisten schwer ist für einen aufzustehen. Es wurde auch gesagt, dass Al-Fajr und Al-Asr ist, weil das auch die Zeit von Qaylulah ist. Taib. Und all dies neben der Erwähnung des Grundes, der das erfordert, dass man in Jannah eintretet, den man nicht tut oder den man nicht beachtet, außer wenn man was seine Bedingungen einhält und seine Hindernisse verneint. Yani, Allah Azza wa Jal verspricht, dass er einen in Jannah eintritt, wenn er auf die Gebete achtet, solange er was die Hindernisse meidet. Yani, die Verbote. Und darauf weist, was Imam Ahmad überlieferte von Bashir, er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und dieser Hadith ist sehr wichtig und die Umma braucht ihn heute am meisten. So sagte der Prophet, er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm die Bay'a zu geben, um ihm den Eid zu geben. Ja? Treue Eid. So bedingte er über mich das Bezeugnis, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Abduhu wa Rasuluh ist. Und dass ich das Gebet verrichte und die Zakat entrichte und dass ich die Pflicht Hajj, Hajjat al-Islam, mache und dass ich Ramadan faste und dass ich Dschihad fi Sabilillah führe. So sagte ich, ja Rasulallah, was 2 betrifft, so Wallahi, ich halte sie nicht aus, ich kann sie nicht. Al-Jihad wa Sadaqa. Al-Jihad wa Sadaqa. Jihad und Zakat kann ich nicht, ja Rasulallah. So nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand wieder zurück. Und dann bewegte er sie und sagte, kein Jihad und kein Sadaqa Mit was willst du dann in Jannah eintreten? La Jihad. La Jihad wa la Sadaqa. Fabima tadkhulul Jannah. Qultu, idan ya Rasulallah, ubayu'uk. Also ya Rasulallah, wenn das so ist, dann gebe ich dir die Bay'a vollständig an. So habe ich ihm die Bay'a für die alle gegeben. Für all diese Sachen gegeben. Noch einmal den Hadith. Er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm die Bay'a zu geben. So bedingte er über mich das Bezeugnis, dass keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Dass ich die Gebete oder das Gebet verrichte, die Zakat entrichte. Und dass ich den Hajj, den Pflichthajj, der eine Hajj, Hajj al-Islam, mache. Und dass ich Ramadan faste und dass ich Jihad fi sabilillahi azza wa jal führe. So sagte ich, ja Rasulallah, was zwei davon betrifft, so wallahi, ich halte sie nicht aus. Ich kann sie nicht. Oder ich halte sie nicht aus. Wallahi la utiquhuma. Al-Jihad wa sadaqa. Jihad und Sadaqa. Jihad und Zakat. Und da kann hier niemand kommen und sagen, er meinte mit Dschihad eigentlich was anderes. Weil er meinte, ich halte sie nicht aus. Das wäre nicht der Dschihad gegen Shaitan. Ja? Das wäre der Dschihad. Und wir wissen ja auch, dass wenn der Dschihad allgemein im Islam genannt wird, dann ist was damit gemeint? Der Dschihad gegen Allahs Feinde mit dem Schwert, bis Allahs Wort das Höchste ist. Ja, yani kurz gesagt auf gut Deutsch, wenn der Dschihad allgemein gemeint wird, dann ist Schlachten damit gemeint. Aus und fertig. Ja? So, er sagte, wallahi, ich halte sie, diese beide nicht aus. Al-Jihad wa Sadaqa. So, nahm der Prophet seine Hand wieder zurück. Und dann bewegte er sie und sagte, kein Dschihad und kein Sadaqa, fabima tadkhulul Jannah. Mit was bist du dann in Jannah? Mit was tretest du dann in Jannah ein? So sagte ich, also, dann gebe ich dir, ja Rasulallah, die Bay'a und gab ihm die Bay'a für diese alle vollständig. So sagt Ibn Rajab, so ist in dieser Hadith, dass es nicht genug ist für den Eintritt in Jannah, diese Eigenschaften, diese Säulen des Islam genügen nicht ohne Dschihad und Zakat. Ohne Dschihad und ohne Zakat. Das ist nicht die Aussage von mir, das ist die Aussage von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und dieser Hadith sagen wir heute den Zurückgebliebenen von Dschihad. Wir sagen ihnen, la Dschihada wa la Sadaqa, fabima tadkhuluna al-Jannah. Kein Dschihad und keine Sadaqa, mit was tretet ihr dann in Jannah ein? Wallahi, keine Da'wa und keine Taten ohne Dschihad. Keine Taten nutzen dir ohne Dschihad. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte einen Sahabi die Bay'a nicht geben oder von ihm die Bay'a nicht annehmen, in einer Zeit, wo Dschihad fardu kifaya war. Was ist mit heute, wenn wir sehen, dass unsere Geschwister abgeschlachtet werden und unsere Schwestern vergewaltigt werden und Allahs Scharia mit den Füßen getreten werden? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Denn erst recht, wo der Dschihad fardu ein wurde, über jeden Muslim und jede Muslime, diese Welt und die Plätze des Dschihads weinen jeden Tag von den mangelnden Anzahl der Muslime, die ausrücken für den Dschihad fi sabilillah azza wa jal. Und das sind die zwei Sachen, die jeder braucht oder die für jede Seele schwer sind. Das eine ist das Opfern des Schweiß und Blutes und das andere ist das Opfern von Geld. Und das sind die zwei Sachen, die die Umma, als die Umma sie hinterlassen hat, kam es zu dem, was wir heute sehen. So, deswegen ist der Dschihad heute der einzige Weg, um Wallahi von Allahs Zorn gerettet zu werden. Weil wie kann einer sich entschuldigen, zurückzubleiben und unter den Kuffar zu leben? Es gibt keine Entschuldigung. Allah Azza wa Jal antwortet auf diese Leute, die sagen, Wir sitzen da für was weiß ich was und was weiß ich was. Ja? Und wir finden, ja, wir wissen nicht wohin und was soll ich mit meinem Geld machen und mein Cabrio und das Gymnasium für mein Kind und die Hochschule und so weiter. Allah Azza wa Jalla sagt, ja? Und dann, wenn sie in Kuffer fallen, ja, sagen sie, wir sind unterdrückt. Ja? Wenn sie Kuffer jeden Tag sehen, sagen sie, wir sind unterdrückt. Was sollen wir machen? Ja? Wenn sie unter Kuffar leben und ihre Kinder werden dann zu Kuffar oder verhalten sich und ziehen sich an wie Kuffar und verhalten sich wie Kuffar und vielleicht nehmen sich sogar die Ideologien und die Gedanken und die Religion der Kuffar ein, ja? Dann sagen sie, was sollen wir machen? Allah Azza wa Jalla antwortet auf diese Leute im Koran, قَالَ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Diejenigen, deren Seelen die Engel nehmen und sie fragen sie, wo wart ihr? Sie sagen, wir waren unterdrückt im Land. Die antworten auf sie, war Allahs Erde nicht groß genug und weit genug, dass ihr hättet auswandern können, so ist deren Ende Jahannam. Das ist eine klar und deutliche Sache. Und die, bevor wir für ein Projekt spenden, hin und her, und bevor wir für Moscheen, die in Darul Kufr gebaut werden, und was weiß ich alles, um Bücher und so weiter spenden, wallahi, das Erste, wofür man spenden sollte, ist der Dschihad fi Sabilillah. Damit diese Allah-Soldaten und diese Löwen an der Front zumindest das Munition, die Munition haben, dass sie die Muslime verteidigen können. So sage ich, wenn du feig bist, dass du selber ausdrückst, so sei nicht zumindest nicht geizig und kalt, dass du nicht dein Geld gibst. So möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen sein lassen, die das Wort hören und das Beste daraus machen. Denn, wallahi, wir haben das Leben erst genießen können, als wir wo waren? Als wir hier ankamen. Als wir in den Dschihad fi Sabilillah Azza wa Jal ankamen. Deswegen soll jeder Muslim sich diese Frage, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestellt hat, fragen. Kein Dschihad und kein Sadaqa? Mit was willst du dann in Jannah eintreten? Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.